Zu Körners Hochzeit von Friedrich von Schiller. Heil dir, edler deutscher Mann, heil zum ew'gen Bunde, heute fängt dein Himmel an, sie ist da die Stunde. Sprich der blassen Mißgunst Hohn und dem Kampf der Jahre, großer Tugend, großer Lohn, winkt dir zum Altare. Nichts, was enge Herzen füllt, was die Meinung weihet, was des Toren Wünsche stillt, was der Geck oft freiet. Reichtum nicht und Ahnenruhm, nicht verbotne Triebe, nein, in dieses Heiligtum führte dich nur Liebe. Nach der Menge Lobgesang hast du nie geschmachtet, der Gewohnheit Kettenklang hast du nie geachtet. Ehrsucht mag um Ehre frein, Gold sich Gold vermählen. Liebe will geliebet sein, Seelen suchen Seelen. Deinem großen Schwur getreu trotztest du Verächtern, männlich stolz gingst du vorbei an der Mode Töchtern. Flitterputz und Tändelein mag der Stutzer lieber, doch du wolltest glücklich sein und du gingst vorüber. Weiberherzen sind so gern Kästchen zum Vexieren, manchen lockt der goldne Stern, Perlen, die nur zieren. 100 werden aufgetan, 99 trügen, aber nur in einem kann die Juwele liegen. Glücklich macht die Gattin nicht, die sich selbst nur liebet, ewig mit dem Spiegel spricht, sich in Blicken übet, geizig nach dem Ruhm der Welt in der neuen Robe, stolzer, schöner sich gefällt als in deinem Lobe. Keine witz'ge Spötterin, keiner Gauklertruppe, zugestutzte Schülerin, keine Modepuppe, keine, die mit Bücherkram ihre Liebe pinselt, was nicht aus dem Herzen kam, aus Romanen winselt. Glücklich macht die Gattin nicht, die nach Siegen trachtet, Männerherzen Netze pflicht, deines nur verachtet, die bei Spiel und bunten Reihn, Assembleen und Bällen Freuden suchet, die allein aus dem Herzen quellen. Glücklich macht die Gattin nur, die für dich nur lebet und mit herzlicher Natur liebend an dir klebet, die, um deiner wert zu sein, für die Welt erblindet und in deinem Arm allein ihren Himmel findet. Jauchzet, wenn du fröhlich bist, trauert, wenn du klagest, lächelt, wenn du freundlich siehst, zittert, wenn du wagest, die in schöner Sympathie dein Gefühl erreichet und in Seelenharmonie deiner Minna gleichet. Sie allein ist dir genug, Welten kannst du missen, Wunden, die das Schicksal schlug, heilet sie mit Küssen. Deine Wonne sendet sie mit dem Engelblicke schwesterlicher Sympathie wuchernd dir zurücke. Wenn die ernste Männerpflicht deinen Geist ermüdet, wenn der Sorgen Bleigewicht finster auf dir brütet, falsche Freunde von dir fliehen, Feinde dich verhöhnen, Wetter dir entgegenziehen, Donner um dich dröhnen. Wenn dein ganzer Himmel fällt, wenn dein Engel weichet, wenn um dich die ganze Welt einer Wüste gleichet, o, dann wird ihr sanfter Blick dir Erquickung fächeln, die Verzweiflung tritt zurück, weicht vor ihrem Lächeln. Nie wird dieser Bund vergehen, keine Zeit ihn mindern, schöner wird er auferstehn in geliebten Kindern. Wenn die Freuden untergehen, die dir heute scheinen, wirst du froh dich wiedersehen in den lieben Kleinen. Aussicht voll von Seligkeit, mit prophetischen Blicken seh ich in die künft'ge Zeit, sehe mit Entzücken Töchter reizend, sanft und gut nach der Mutter Bilde, Söhne von des Vaters Blut, feurig, kühn und milde. Lieblich wie ein Rosenflor an den Gartenwänden, herrlich wachsen sie empor unter deinen Händen. Freudentränen im Gesicht sammelst du die Blüten, wie der Gärtner Blumen bricht, die ihn oft bemühten. Dich ereilt der Jahre Ziel, deine Kräfte schwinden, unseres Lebens kurzes Spiel muß zuletzt doch enden. Um dein Bette drängt sich dann eine schöne Jugend, dein Gedächtnis, edler Mann, lebt in ihrer Tugend. Jede Erdenwonne muß sich mit Leiden gatten, Lüste würgen im Genuss, Ehre speist mit Schatten. Weisheit tötet oft die Glut unserer schönsten Triebe, Tugend kämpft mit heißem Blut, glücklich macht nur Liebe. Preist den armen Weisen nicht, der sie nie empfunden, dem des Lebens Traumgesicht ohne sie verschwunden, dessen raue Seele nie in der Gattin Armen schmolz in süßer Sympathie, weinet um den Armen, der die Wonne nie gekannt, nie der Liebe Gaben, den man Vater nie genannt, kinderlos begraben. Wer in Amors süßen Bann nie sich hingegeben, was verspricht der arme Mann sich vom andern Leben? Sei's ein Weiser, sei's ein Held, still und schnell vergessen, schleicht er zu der Unterwelt und ist nie gewesen. Freund, du hast auf Gott vertraut, Gott hat dich belohnet, frage deine frohe Braut, wo dein Himmel wohnet. Unauslöschlich wie die Glut deiner reinen Triebe, unerschüttert wie dein Mut, stark wie deine Liebe, ewig wie du selber bist, daure deine Freude, wenn die Sonne nicht mehr ist, Liebe noch wie heute.